des Betrachters, schau dich an, schau mich an. Dann hast du schnell erkannt, du bist nur ein halber Mann, der nichts kann, willst du Ärger haben? Da kommt doch an, mach 20 Titel in der Woche, doch wenn man es genau nimmt. Hast du dich verkrochen, von früh bis spät? Und egal was du erzählst, Lügen pflastern deinen Weg. Können jetzt niemals in die Klage, weil das Böse für dich ausgeht. Fang dich an zu schämen, denn Loyalität ist nicht nur ein Wort, das man im Mund umdreht. Vielleicht hast du nicht gesehen, aber in Sachen Vertrauen sollte man niemals auf dich bauen. Ich hab dir etwas anvertraut, was mir wichtig war. Doch du kommst selber nicht klar, machst auf Ghetto, Star oder Untergrund. Boss, doch bleibst du nur der sich jahrelang einschloss, weil du auf mehr Fame im Business aus. Ich kenne nur Verachtung für dich und deine Crew. Keiner deiner Leute und auch nicht du. Ihr seid mir nicht gewachsen, also mach keine Faxen, ihr dummen Schwulen, Schwulen Affen. Kindergarten lässt nicht lange auf sich warten. Besser geht dich selbst vergraben, bevor es andere übernahm. Jeder Diss von dir ist ein Witz, weil du ein Hillbilly bist, der sich Geschichten ausdenkt und nur mit schwulen Opfern hängt. Mit keinem Cent in deiner Tasche legst du Mutti auf der Tasche und träumst von der Karriere. Doch für Menschen ohne Ehre gibt es nichts zu erreichen. Du bist zwar voll in deinem Film wie ein Schauspieler, doch lass es lieber bleiben, wenn die Echten, die dich meinen. Was treibt sich wohl auf Scheiden? Opferkinder, die nicht schweigen und es auf die Spitze treiben, um es jedem zu zeigen, was sie für Fatzen sind. Nein, es tut mir leid, hätte schon gereicht, aber eins in Öffentlichkeit. Digga, du tust mir leid hier für die Selbstreflexion. Deswegen bleibst du auch für immer mein dummer Hurensohn. Um es mehrmals zu betonen, du billige Kopie, genannt auch Klo. Ich kenne nur Verachtung für dich und deine Crew. Keiner deiner Leute und auch nicht du. Ihr seid mir nicht gewachsen, also mach keine Faxen, ihr dummen Schwulen, Schwulen Affen.